was ist los? Keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir es kommen, ist es vorbei. Also was ist los? Keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir erst kommen, dann ist es vorbei. Yo, Bray, was geht ab? Komm, wir machen alle platt. Wir schreiben alles auf und gehen auf die Jagd. Wir finden jeden, egal wo er wohnt. Wir zerstören sein Haus und sein Boot. Er ist nix und ich komm nicht zu erklären. Ihr Opfer wollt nur unser Leben erschweren. Doch wir zwei beweisen, was man aus euch macht. Und danach sagt ihr, das hätte ich nicht gedacht. Aber es klatscht und wir werden gehen. Hab keine Lust, dein Sterben anzusehen. Die Fresse ist weg, also hat sich es gelohnt. Jetzt kann ich mich wieder schlafen legen. So ein Typ wie gerade eben hol ich an und box ihn weg. Zum ersten Mal werdet ihr sehen, was in mir steckt. Er hat jetzt am Arsch geleckt, seine Welt war früher doch perfekt. Was ist los? Keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir es kommen, ist es vorbei. Also was ist los? Keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir erst kommen, dann ist es vorbei. Passt bloß auf und macht keine Faxen, wenn FAB kommt, dann wird er ausrasten. Ich hab's euch gesagt, keiner geht ohne mich an Start. Bücher mit Patte ist hier angesagt. Habt ihr euch gefragt, wer ist dieser FAB? Dann hört mal gut zu, Faust Gripper Bray. Mein Revier ist Kill durch Sturm in H.O.L. Egal wer was gegen mich hat, Packer hat's gesagt, wir machen euch alle platt. Also was ist los, Junge, halt dein Maul. Hier kommt keiner gegen uns an. Ich weiß das genau, unsere Mucke hört man überall, auch im Bau. Also check Gas und mach keinen Stress. Hat und Bray gegen den Rest. Was ist los, keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir erst kommen, ist es vorbei. Also was ist los, keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir erst kommen, dann ist es vorbei. Ihr habt jetzt gesehen, was passieren kann. Keiner von euch Stichern kommt an uns ran. Das ganze Land schreit unser Namen. Patte und Bray haben es euch angetan. Ihr seid erstaunt, traut euch nicht raus. Ich habe Zeit, warte vor eurem Haus. Yo Bray, hau raus, zeig allen, was noch geht, damit unser Name über allen steht. Geht aus dem Weg, pure Gewalt ist das, was überlebt. Ich merke es genau, dir schwitzen die Hände, wenn du vorn stehst. Geh nach Hause in deine Kackstadt. Ich brech dir alle Knochen und freue mich, wenn es knapp macht. Merkt es euch, meine Faust gewinnt jede Schlacht. Also was ist los, ihr habt verkackt. Was ist los, keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir es kommen, ist es vorbei. Also was ist los, keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir erst kommen, dann ist es vorbei. Was ist los? Keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir erst kommen, ist es vorbei. Also was ist los? Keiner hat es drauf, außer wir zwei. Also halt dein Maul, wenn wir erst kommen, dann ist es vorbei.